Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen. Ihr hört den libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin für den März 2020. Wir hoffen euch mit der kommenden Stunde eine gute Mischung aus Informationen und Ablenkung bereitzustellen. Es wird viel um die Auswirkungen der Krise und die Reaktion des deutschen Staates gehen, aber auch darum, wie Menschen damit umgehen. Ihr merkt, auch am libertären Podcast geht der Virus nicht spurlos vorüber. Und ihr? Vielleicht genehmigt ihr euch gerade euren Spaziergang oder ihr gehört zu den Leuten, die nach wie vor von und zur Arbeit fahren müssen. Vielleicht seid ihr gerade noch auf der Jagd nach Klopapier in einem leer gehamsterten Supermarkt. Oder ihr versucht, bestmöglichst nicht zu vereinsamen und angesichts der rasanten Entwicklungen weltweit nicht den Mut und Verstand zu verlieren. In jedem Fall erwartet euch das Folgende in den kommenden 60 Minuten. Den Anfang macht ein kurzes Telefoninterview mit einer Person vom Syndikat zur aktuellen Lage. Schließlich war der Tag X ja schon benannt. Doch wie geht es in Zeiten von Corona weiter? Kernstück des Podcasts sind ein Beitrag zur staatlichen Reaktion auf Corona in Deutschland sowie ein Interview mit der Initiative CoView, welche die autoritären Bestrebungen in Corona-Zeiten dokumentiert. Und auch wenn dieser Virus den Kapitalismus in gewisser Weise von der Matte hauen kann, beziehungsweise ihn mal wieder als die fortwährende Krise, die er ist, entlarvt, so kann Corona eines nicht platt machen: die Anarchie. Das zeigen wir auch diesen Monat wieder in unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie? Ganz am Ende gibt es dann noch einen Kommentar zu aktuellen wahrgenommenen Tendenzen in der linksradikalen Szene, direkt aus dem Channel zur trockenen Kehle. Bevor es jetzt so richtig losgeht, noch ganz kurz: Wir haben jetzt tatsächlich einen neuen Blog, aradio-berlin.org. In Zukunft werden wir auch alle unsere Audios direkt dort hosten. Also aktualisiert die Lesezeichen und spread the word. Erreichen könnt ihr uns aber nach wie vor unter aradio-berlin@riser.net und neben dem Twitter-Account aradio-berlin sind wir auch mit dem gleichen Handle auf Mastodon zu finden. Noch vor wenigen Wochen war klar, dieses Jahr steht in Berlin wohl ein Räumungstermin nach dem nächsten an. Zahlreiche selbstorganisierte Projekte und Orte sollen nach dem Willen von Kapital, Staat und Stadt Berlin verlassen. Corona hat auch dem, wie es scheint, erstmal einen Riegel vorgesetzt. Wir wollten wissen, wie sich das aktuell genau entwickelt und wie sich Kieze trotz der aktuellen Krise noch solidarisch organisieren, und haben daher kurz per Telefon bei einer Person des Syndikats in Neukölln angerufen. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Christian und bin Teil des Kneipenkollektivs vom Syndikat in Neukölln. Okay, und es ist ja so, dass es eigentlich schon einen Räumungstermin gab am 17. April und dabei war ja da noch nicht offen, ob es vielleicht eine Berufung geben wird. Dann kam Corona. Kannst du vielleicht zum Einstieg doch mal einen kurzen Überblick der Ereignisse rund um den Kampf ums Syndikat geben, damit wir alle auf dem aktuellen Stand sind? Okay, also es ist mir ganz kurz gesagt, wir hätten zum 31.12.2018 gehen sollen nach 33 Jahren. Das haben wir nicht gemacht, sondern haben uns in den gerichtlichen Kampf und in die Öffentlichkeit gewagt und haben gesagt, okay, wir machen das nicht, wir gehen nicht. Wir geben unseren Schlüssel nicht ab und sind vor Gericht gezogen und haben im Endeffekt im Oktober 2019 vor Gericht verloren in der ersten Instanz und haben dann gesagt, wir gehen in Berufung. Das haben wir auch gemacht. Zwischenzeitlich wurde unsere Berufung schriftlich abgelehnt. Das heißt, es gibt für uns auch keine höheren Instanzen mehr, die wir anrufen können. Und dann kam Anfang März diesen Jahres, kam Post vom Gerichtsvollzieher, dass am 17. April hier bei uns geräumt werden sollte. Und ja, als nächstes Größeres kam dann die Corona-Krise, unter der wir ja alle mehr oder weniger leiden. Und da hatten wir auch schon gehofft, dass unsere Räumung ausgesetzt wird, nicht stattfinden wird und Ähnliches. Haben dann auch mit Lokalpolitikern und mit den Anwälten gesprochen und auch versucht, den Gerichtsvollzieher der Gegenseite zu erreichen, um zu erfahren, ob die Räumung ausgesetzt wird oder ähnliches, haben aber keine Antworten bekommen. Und dann haben wir am 25. März aus dem Tagesspiegel, da gab es ein Interview mit dem Bezirksbürgermeister von Neukölln, erfahren, dass unsere Räumung ausgesetzt ist. Und erst einen Tag später, also dann donnerstags, den 26., erreichte uns dann auch Post vom Gerichtsvollzieher, dass unsere Räumung wegen Corona bis auf Weiteres erstmal ausgesetzt ist. Und wie es jetzt weitergeht, wissen wir noch nicht. Okay, dann kann man erstmal ein bisschen durchatmen. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, wie ist das Leben in der Weisestraße oder im, ich sag mal, widerständigen Neukölln aktuell in Corona-Zeiten? Hast du da vielleicht ein paar Anekdoten oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist schon sehr eigenartig, es ist sehr, sehr ruhig geworden. Auch tagsüber so auf den Straßen, was los ist und natürlich auch nachts. Alle Kneipen sind zu und also man sieht einfach abends kaum noch Leute auf der Straße. Das Schöne ist, wir hatten angefangen, als es hieß, dass wir einen Räumungstermin haben, dass unsere Nachbarschafts-Inni einmal die Woche abends so einen Kiez scheppern, haben sie es genannt, machen wollten, dass man um 19 Uhr mit Kochtöpfen und Ähnlichem auf dem Balkon steht und Krach macht, um auf die Räumung vom Syndikat aufmerksam zu machen. Durch die Corona-Krise ist es mittlerweile zu einem täglichen Event geworden. Jetzt kommen jeden Abend um 7 gehen Nachbarn auf die Straße oder auf ihre Balkone und hämmern. Es ist jeden Abend ein schönes Konzert im Kiez zu hören, aus Kochtöpfen, Trillerpfeifen, Trommeln und Ähnlichem. Was jetzt zu Corona-Zeiten auch mehr geworden ist, als nur Protest gegen die Räumung, sondern auch irgendwie zu zeigen, wir leben noch, wir sind da. Gleichzeitig gibt es hier um die Ecke, ist auch einer der ersten Gabenzäune von Berlin entstanden, also wo Lebensmittel, Hygieneprodukte und Ähnliches für Obdachlose drangehängt werden, um die nicht zu vergessen. Und ansonsten geht hier das Leben, glaube ich, wie überall in Deutschland sehr, sehr entschleunigt weiter. Hast du oder habt ihr irgendwie Gedanken dazu, wie ihr euch Leute unterstützen können, die jetzt nicht in der Nachbarschaft wohnen? Gibt es da irgendwie Sachen, die man jetzt gerade machen kann oder müssen wir einfach alle irgendwie abwarten? Im Moment ist es sehr schwer zu sagen. Ich glaube, im Moment ist es wichtig, dass jeder guckt, dass vor seiner Haustür niemand vergessen wird, dass sich um die Obdachlosen gekümmert wird, um die sozial Schwachen, um die alten Menschen. Und wir harren jetzt auf der Dinge und müssen schauen, was passiert. Da man ja überhaupt nicht weiß, was morgen entschieden wird in der Politik oder in der nächsten Woche, ist das gerade alles sehr, sehr in der Schwebe. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Update. Gibt es noch was, was du irgendwie mitteilen möchtest oder was dir auf dem Herzen liegt? Jetzt fällt mir so spontan nicht viel ein, außer dass wir halt alle gerade im Moment auch wirklich sehr wachsam sein sollten, auch was die Ausgangssperren und Ähnliches angeht und dass wir aufpassen müssen, dass Polizei und Rechtsstaat sich nicht komplett auflösen und einfach nur noch wir der Willkür von irgendwelchen Polizeibeamten ausgesetzt sind, dass wir da dann alle ein Auge haben und weiterhin auch auf uns und unsere Nachbarn aufpassen. Ja, okay. Und natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ja, auf jeden Fall. Dann euch erstmal weiterhin viel Kraft und vielen Dank fürs Interview. Danke, gerne. Und bis bald in besseren Zeiten. Das Coronavirus scheint die ganze Gesellschaft im Griff zu haben. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, werden plötzlich scheinbar alle Träume der Law-and-Order-Regierung wahr. Eine de facto Abschaffung der Versammlungsfreiheit, Vereinzelung aller Menschen und die Nutzung technischer Mittel, um Bewegungen und Kontakte von Personen nachvollziehen zu können. Um das alles besser zu verstehen, haben wir uns mit dem Journalisten und Aktivisten Matthias Monroy im Park getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt. Als erstes haben wir ihn gebeten, die aktuelle Situation zusammenzufassen. Ja, so sagen wir mal grob gesagt, hat es angefangen mit der Einrichtung eines Krisenstabs Ende Februar zwischen Gesundheitsministerium und Innenministerium. Also geleitet wird er vom Innenministerium, aber die beiden Ministerien sind daran beteiligt. Und natürlich bei Bedarf alle anderen zuständigen Ministerien, das ist dann zum Beispiel auch das Verteidigungsministerium. Und dann wurden halt schrittweise Gesetze und Verordnungen erlassen. Also es haben ja sicherlich viele mitbekommen. Es wurde halt quasi immer restriktiver gehandhabt, was Leute in der Öffentlichkeit tun dürfen. Man konnte so ein bisschen beobachten, dass es da auch Konkurrenzen gab. Also erstmal natürlich geht es darum, dass der Bund gegenüber den Ländern quasi mehr koordinieren möchte und auch mehr anordnen möchte. Durch den Föderalismus ist das aber gar nicht so einfach. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass bevor sich die Bundesländer auf eine einheitliche Position jetzt zu Ausgangssperren oder sowas geeinigt hätten, dass Bayern halt vorgeprescht ist und das Infektionsschutzgesetz geändert hat, beispielsweise, um darauf die Ausgangssperren zu gründen. Also solche Sachen kann man beobachten. Und dann wurde sich halt quasi in den Ländern geeinigt, quasi diese ganze Schließung von Cafés, Restaurants, Läden und so weiter, das wird ja alles quasi bundeseinheitlich abgestimmt, wobei es dann aber in den Ländern dann eben nochmal Nuancen gibt. Also oder auch teilweise große Unterschiede. Also ein großer Unterschied wäre jetzt eben beispielsweise Bayern mit Ausgangssperre und Berlin mit dem sogenannten Kontaktverbot. Also das ist dann alles in sogenannten Allgemeinverfügungen geregelt und die bestimmen dann auch bestimmte Ausnahmen. Das ist nur mal so als grobe Übersicht. Dann gibt es noch die Europäische Union, die eigentlich relativ unsichtbar gewesen ist in der ganzen Geschichte, die aber jetzt, sage ich mal, im Bereich Bürgerrechte auch eine Rolle spielt, was die Grenzschließungen angeht. Die EU-Kommission hat Leitlinien rausgegeben für die Grenzschließung. Da ist übrigens ganz interessant, das habe ich am Anfang auch nicht durchschaut. Die EU-Kommission war eigentlich gegen Grenzschließungen. Tatsächlich ist das auch ihre Rolle. Ne? Die Freizügigkeit ist ja eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union und darüber soll die Kommission wachen. Die starken Mitgliedstaaten haben aber gesagt, ist uns scheißegal, wir machen das, wir schließen die Grenzen. Und daraufhin hat die Kommission gesagt, okay, dann haltet euch aber wenigstens an bestimmte Leitlinien, also Befristung beispielsweise und so weiter. Und das ist so ein bisschen die EU-Ebene. Jetzt gibt es noch den Vorschlag von Deutschland, also dem deutschen Außenministerium, dass der sogenannte Artikel 222 aktiviert wird. Dazu nochmal kurzer Exkurs. Also die EU hat verschiedene Mechanismen, wie man auf solche Lagen reagieren kann. Es gibt einen Katastrophenschutzmechanismus, wo man einander unterstützen soll. Zum Beispiel die EU hat aber eigentlich keinen Pool mit jetzt Medikamenten oder Ausrüstung. Das wird jetzt erst angelegt. Das ist eigentlich total peinlich, dass die EU das nicht hingekriegt hat. Das war letztes Jahr nach den Waldbränden, wurde halt gesagt, wir brauchen so einen Pool und da schaffen wir uns jetzt auch mal Löschflugzeuge an. Das ist aber total schleppend überhaupt in Gang gekommen und jetzt wird gesagt, oh, dann lass uns doch mal Beatmungsgeräte kaufen. Also das ist so ein Mechanismus, Katastrophenschutz, und dann gibt es auch noch Krisenreaktionen. Ein Teil der Krisenreaktion ist eben die sogenannte Solidaritätsklausel. Und das Interessante daran ist, lange Rede, kurzer Sinn, dass die eigentlich eher auf politische Krisen zielt. Also der Katastrophenschutzmechanismus, ne, Erdbeben, Waldbrände, vielleicht auch solche. Und diese Artikel 222, Solidaritätsklausel, ist eher die Sicherung der öffentlichen Ordnung. Zur öffentlichen Ordnung gehört natürlich auch, wenn jetzt die Versorgung zusammenbricht, aber da gehört auch dazu, Objektschutz vor Supermärkten, wenn die Supermärkte eben geplündert werden sollen. Und dass das ausgerechnet jetzt der deutsche Vorstoß ist, der ist ganz frisch, also der ist jetzt von dieser Woche Ende März. Und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Und da muss man natürlich auch aus bürgerrechtlicher Sicht gegenhalten, weil sich einander solidarisch bei solchen Lagen, bei solchen Katastrophen, nenne ich es jetzt mal, zu unterstützen, ist natürlich das Gebot der Stunde. Aber warum mit Polizei oder gar Militär? In anderen Ländern nutzen Regierungen Reisedaten, Handydaten und Apps auf Mobiltelefonen, um nachvollziehen zu können, wer wann wo gewesen ist und mit wem Kontakt gehabt hat. Auch in Deutschland gibt es dazu Diskussionen. Doch wie sehen diese aus? Matthias erklärt. Ja, es gab ja den Vorstoß bei der Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes von Jens Spahn, da die Handyortung mit reinzunehmen. Das war, glaube ich, ein bisschen übereilt formuliert. Er hat es dann auch zurückgenommen, weil wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, ist die Handyortung, also dazu nochmal, mit Ortung ist wahrscheinlich die Funkzellenabfrage gemeint, was anderes kann es eigentlich sein. Und zur Ortung von Infizierten oder Kontaktpersonen ist es ja viel zu ungenau. Also wir leben hier in Berlin, hier gibt es etliche Funkzellen, da kann man den Standort einer Person auf vielleicht 50 Meter berechnen, das ist relativ genau, aber was sind denn 50 Meter, wenn ich in einem Hochhaus wohne und ich kann natürlich eben doch meine Wohnung verlassen und das kann halt überhaupt nicht im Prinzip kontrolliert werden, auf dem Land schon gar nicht, wo eine Funkzelle, zumindest war das früher so, bis zu 30 Kilometer groß sein kann. Also diese Daten sind in dem Sinne völlig unbrauchbar. Wenn überhaupt Handydaten genutzt werden, um den Standort festzustellen, dann müssten das GPS-Daten sein und dann müsste aber die Behörden direkten physischen Zugriff aufs Telefon haben. Also das ist im Prinzip technischer Nonsens gewesen, deswegen ist es jetzt raus. In anderen Ländern wird das gemacht, also tatsächlich, aber wie gesagt, also hier in Deutschland verfolgt man jetzt eher einen anderen Ansatz. Es gibt beispielsweise verschiedene Forscher, die jetzt Apps versuchen zu programmieren, die man sich eben freiwillig installieren kann, wo man, wenn man infiziert ist, quasi anderen die Möglichkeit geben kann, die zu informieren beispielsweise. Oder ich kann mir die App natürlich auch als nicht infizierte Person runterladen und kann dann erkennen, wenn ich in der Nähe einer infizierten Person bin. Das klingt jetzt erstmal sehr schaurig. Der Unterschied ist hier aber, dass ich es eben freiwillig tun kann. Ne? Wobei auch diese Freiwilligkeit, das kennen wir ja, schnell auch in Druck oder Zwang enden kann. Also so eine App, die vielleicht erstmal freiwillig eingeführt wird. Als nächstes sind es dann vielleicht unsere Arbeitgeber, die sagen, du darfst hier nur ins Büro kommen, wenn du diese App installierst, sonst machst du Homeoffice. Und am Ende muss man vielleicht dann irgendwann bei Kontrollen auch der Polizei auf der App zeigen, ne, wo man gewesen ist, was weiß ich, das ist natürlich alles denkbar, aber vom Ansatz her ist natürlich diese Freiwilligkeit, würde ich sagen, erstmal vorzuziehen. Du hast jetzt aber nach den Daten gefragt, die genutzt werden, also im Bereich jetzt Überwachung und so, was drin geblieben ist in diesem Gesetz. In dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz ist, dass die Gesundheitsämter Fluggastdaten abfragen können. Und das ist ganz interessant. Die Fluggastdatenspeicherung ist eine EU-Richtlinie, die müssen alle Mitgliedstaaten umsetzen. Die war lange umstritten. Und weil das halt sehr, sehr weitgehende Daten sind. Soweit das aus dem Gesetz rauszulesen ist, wollen die nicht alle Daten haben. Aber natürlich Personendaten, Reisedaten, wer saß im Flugzeug, mit wem bin ich gereist. Vielleicht nicht, was ich im Flug gegessen habe, das gehört auch zu den Fluggastdaten, solche Sachen. Aber trotzdem sind es natürlich extrem weitgehende Daten, die können die Gesundheitsämter anfordern von den Fluglinien. Wenn die Fluglinien die nicht herausgeben, dann muss das BKA machen. Also im Zuge der Umsetzung dieser Fluggastdatenspeicherung muss jedes Land so eine Zentralstelle einrichten, wo die Fluglinien ihre Daten hinschicken. Und wenn das quasi bei der Fluglinie nicht schnell genug geht, dann kann das Gesundheitsamt das auch schnell sich beim BKA besorgen, wo die Daten eben lagern. Und das ist schon relativ weitgehend und ich sag jetzt mal, in der Gesamtbetrachtung zeigt sich schon, dass aus den Gesundheitsämtern, die ja so, also ich muss zugeben, ich habe mich mit Gesundheitspolitik relativ wenig beschäftigt. Für mich waren Gesundheitsämter immer quasi so eine Vorsorgeeinrichtung, die natürlich auch massiv abgebaut wurde. Aber jetzt entwickelt sich das doch zu einer Gesundheitspolizei. Da kommen natürlich auch die Bürgerrechte ins Spiel. Also, dass man da natürlich sehr arg aufpassen muss, was da jetzt gerade alles eingeschränkt und zurückgebaut wird, auch wenn es befristet ist. Also diese ganzen Regelungen sind alle eigentlich, also diese Allgemeinverfügungen sind jetzt alle erstmal kurz befristet, wenige Wochen. Die werden natürlich verlängert, das ist klar. Das Gesetz, von dem ich gerade sprach, das Bundesgesetz ist für ein Jahr befristet. Also alles so theoretisch auf Rücknahme. Aber oft bleiben die Sachen ja dann bestehen, weil man sagt, ach, das ist jetzt eigentlich ganz praktisch, dass auch die Gesundheitsämter Fluggastdaten haben können. Das können wir jetzt eigentlich so beibehalten, weil wer weiß, das hilft uns vielleicht auch bei der Schweinegrippe oder bei der Verfolgung von Hepatitis A oder so. Auch uns als linksradikale Bewegungen treffen die Maßnahmen der staatlichen Gesundheitspolizei hart. Doch wie können wir trotzdem weiter als Bewegung agieren und weiter handlungsfähig bleiben? Ja, das ist natürlich auch eine sehr universale Frage. Also erstmal müssen soziale Bewegungen genau wie alle anderen auch zu Hause bleiben und müssen jetzt irgendwie andere Wege finden, sich zu vernetzen oder überhaupt erstmal die ganze Sache zu verstehen, alle in ihren eigenen Teilbereichen. Also natürlich weisen viele Linke zu Recht darauf hin, wie eben diese ganzen Bereiche kaputt gespart wurden, wie jetzt bei diesen ganzen Maßnahmen im Prinzip die Lust beschnitten wird, aber nicht die Arbeit. Also alle dürfen rausgehen, alle sollen arbeiten. Nur in unserer Freizeit sollen wir eben bitte schön zu Hause bleiben. Also all das wird ja deutlich und das machen quasi Linke in ihren, sage ich mal, verschiedenen Sektoren auch deutlich. Was das jetzt für Organisierung bedeutet, also ich bin sehr betrübt über das Beispiel Chile zum Beispiel, also wo es massenhafte Proteste gegeben hat, die auch in ihrer Vehemenz jetzt im März nochmal zugenommen haben, weil dort die Ferien zu Ende gegangen sind. Und diese Revolte, vor der der Staat aus meiner Sicht kurz vorm Einknicken war, ist jetzt einfach mal eingesperrt. Die Leute müssen jetzt genauso alle zu Hause bleiben und zack, das war's. Das Problem haben wir ja auch, dass wir jetzt also zum Beispiel uns nicht versammeln dürfen. Also die Berliner Allgemeinverordnung, Allgemeinverfügung bestimmt, dass Versammlungen grundsätzlich verboten sind. Es gibt allerdings Ausnahmen. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo man jetzt nicht so wie das Kaninchen vor der Schlange verharren kann, sondern eben ein bisschen auch an diesen Ausnahmen, die so ein bisschen herausfordern kann. Also beispielsweise gibt es ja zum Beispiel den Versuch, sich zu versammeln, unangemeldet, aber mit einem Abstand einzuhalten. Also ich sage jetzt mal nicht, für wann das geplant ist, weil wenn der Podcast veröffentlicht wird, wird das ja schon gewesen sein, zumindest. Aber was ich ganz gut finde, weil man damit auch so ein bisschen transportiert, Leute, wir nehmen dieses Virus ernst. Das ist jetzt nichts, wir halten das nicht für eine ausgedachte Geschichte oder irgendein Fake, aber wir wollen uns eben trotzdem versammeln. Und genauso ist es aber zum Beispiel auch möglich, eine Ausnahme zu erzwingen von der Allgemeinverfügung, weil da steht drin, zwar sind Versammlungen verboten, aber das Gesundheitsamt kann Ausnahmen machen. Also das ist übrigens interessant, das Gesundheitsamt hat das letzte Wort. Also die Versammlungsbehörde könnte sagen, aus unserer Sicht steht ihm nichts entgegen und das Gesundheitsamt muss dann den Daumen hoch oder runter machen. Allerdings ist die Teilnahmezahl auf 20 Leute begrenzt. Die Versammlungsleitung muss außerdem den Behörden vorher die Daten der Teilnehmenden geben. Insofern ist das natürlich relativer Unsinn. Also was kenne ich zum Beispiel von Heiligendamm beim G7, wo man da am Zaun, beim G8 2007, wo man da am Zaun demonstrieren wollte. Da war das genauso eine Auflage. Ich weiß nicht, ich glaube, da waren es 15 Leute oder auch 20 so um den Dreh. Man sollte eben auch die Namen vorher abgeben, wo sich die Veranstalter dann gesagt haben, nee, das machen wir natürlich nicht. Aber hier in Berlin könnte man das ja nochmal überlegen. Also dann geben 20 Leute ihren Namen ab. Aber wenn man mobilisiert zu einer Kundgebung beispielsweise, kann man eigentlich sagen, bitte nur 20 Leute kommen. Ne? Also dann gibt es vielleicht von der Gruppe, die mobilisiert, gibt es vielleicht Leute, die auch ihren Namen abgeben. Aber was macht denn die Polizei, wenn dann eben 500 kommen plötzlich? Oder aber, was natürlich noch viel interessanter ist, im Moment wird ja das Auto erfährt ja wieder so einen gewissen Boom. Es wird ja jetzt in verschiedenen Ländern, also auch in Deutschland ist es so, dass es in manchen Bundesländern so Stellen gibt, wo man sich testen kann auf Covid-19. Und es wird geraten, da mit dem Auto hinzufahren, weil da steckt man niemand an, da ist man alleine. Und das Auto als so ein Faraday'scher Viruskäfig gedacht wird. Und ja, dann machen wir doch einfach ein Autokorso. Und aus welchem Grund sollte der auf 20 Leute beschränkt sein? Ich glaube nicht, dass es irgendwie einen nachvollziehbaren Grund gibt. Und das kann man ja zum Beispiel dann vor Gericht auch mal durchklagen. Mit dem Interview ist das Thema innere Sicherheit in Zeiten der Corona-Krise natürlich noch nicht erschöpft. Zum Weiterlesen empfehlen wir euch das Tagebuch der inneren Sicherheit auf der Webseite der Bürgerrechtszeitschrift Zilip unter www.zilip.de. Auch WissenschaftlerInnen haben begonnen, sich mit den autoritären staatlichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie zu beschäftigen. Mehr als 40 Personen arbeiten beispielsweise zusammen in einem Pad an einer umfangreichen Link- und Textsammlung. Wir verlinken auch das Dokument in unseren Shownotes und auf unserer neuen Website. Jetzt folgt Musik, und zwar No Risk, No Fun von Geigerzähler, mit dem freundlichen Hinweis, dass wir KünstlerInnen wie ihn auch übers Internet finanziell unterstützen und entschädigen können, so zum Beispiel unter geigerzähler.bandcamp.com. Ich geh feiern! Das ist nämlich das einzig Sinnvolle gerade! Musik. gehen in den Keller. Komm, wir husten uns jetzt an. Dann geht alles immer schneller. Unser Motto ist No rest, no fun. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest, no fun. Komm, wir bauen einen großen Joint und rauchen ihn zusammen. Trinken aus der gleichen Flasche. Wie gesagt, no rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. Unser Husten, der ist trocken. Tröpfchen fliegen dann und wann. Schön verteilt in unserem Keller. Aber hey, no rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. Die Krankenschwestern werden uns danken. Denn sie müssen doppelt ran. Zusammen mit den Lungenkranken. No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. Die Alten fangen an zu röcheln. Welch ein lieblicher Gesang. Wenn sie auf die Ware warten, rufen sie No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest. Nach dem Markt sind zu kommen. Aber hey, no rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest, no fun. No rest, no fun. Jetzt folgt das Interview mit der Initiative CoView. Im Zuge der Corona-Krise hat sich ein Bündnis mit dem Namen CoView gegründet. Es setzt sich mit den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 auseinander. Es geht um solidarische Vernetzung und eine Reaktion auf die autoritären staatlichen Maßnahmen. Das fanden wir spannend und wir haben ein kleines Interview für euch vorbereitet. Hier hört ihr einen Ausschnitt daraus. Das ganze Interview gibt es zum Hören auf unserem Blog. CoView findet ihr im Internet unter CoView.info. Ihr seid ja ein sehr junges Bündnis. Ihr seid ja quasi schon während dieses Lockdowns entstanden, wo das ja gar nicht so einfach ist, sich überhaupt zu organisieren. Also mal, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wer ihr seid, wie ihr entstanden seid. Und natürlich, ich vermute, dass ihr noch Verstärkung brauchen könnt. Also auch irgendwie, was es so bei euch zu tun gibt und wie man bei euch mitmachen kann. Ja, wir sind entstanden aus Kontexten heraus, wo einfach quasi vor circa 4 Wochen klar war, die Dinge, die wir geplant haben, die Sachen, die wir organisieren wollen, seien das große Solipartys, Demos, Aktionen etc., das wird in der Form, wie wir das vorhatten, einfach nicht klappen. Und das war halt sehr frustrierend, weil wir halt innerhalb von einer Woche eine Reihe von Treffen hatten, um irgendwie relativ große Sachen zu planen, vorzubereiten. Dinge, die auch viel Netzwerkarbeit vorher schon waren und nochmal viel mehr Netzwerk erzeugt hätten. Und dann haben wir halt einfach überlegt, was können wir tun? Und eine der Dinge, wo wir gedacht haben, das können wir tun, ist einfach niederzuschreiben, was wir befürchten, aber auch was es halt irgendwie braucht und was es auch definitiv braucht, ist halt Organisierung. Und dann haben halt einige von uns aus verschiedenen Zusammenhängen beschlossen, dass wir halt statt sozusagen so zu tun, also wenn wir jetzt etwas in einem halben Jahr planen können, dass einfach das Now und sozusagen das Hier und Jetzt und die Umstände das Wichtigste sind und dass wir dementsprechend agieren müssen. Daraus hin ist dann halt dieser Call entstanden. Wir haben damit gerechnet, dass wir vielleicht ein paar Tage später zu 20. halt irgendwo nochmal sitzen werden, vielleicht sogar noch einmal irgendwie vor Ort. Stattdessen ist das komplett in den digitalen Raum gewandert und statt 20 waren wir mehr als 100. Und genau, wie kann man sich bei uns beteiligen? Es gibt so quasi eine Reihe an Infos auf der Webseite, sowas wie ein Grundsatzverständnis und Informationen, was halt sozusagen, kann man sich auch anschauen, was wir bisher so gemacht haben. Und Leute, die mitmachen wollen, können uns einfach eine E-Mail schreiben unter coviewadvisor.net BGP-Code und Fingerprint findet ihr auf der Webseite. Und am besten, ihr schreibt auch schon ein bisschen, was ihr euch vorstellt, wie ihr mitmachen wollt, was ihr an Skills einbringt ins Netzwerk oder was ihr für Ideen habt, die ihr umsetzen wollt. Schön, wenn man sich jetzt eure Website anschaut, die ist ja jetzt auch sehr im Schnellen entstanden. Da findet man bis jetzt die Gründungserklärung, aber auch so eine Liste mit Stichpunkten, wo man schon ein bisschen sieht, was ihr euch vorgenommen habt. Sind ja schon größere Ziele, zum Beispiel allein das Dokumentieren der Eingriffe und vielleicht von Übergriffen, von Vorfällen und so weiter im Zuge dieses Lockdown. Davon sieht man aber noch nichts. Magst du vielleicht erzählen, woran ihr gerade arbeitet und in welche Richtung das dann gehen kann in der nächsten Zeit? Genau, also es gibt vor allem halt diesen Aufruf und ein Selbstverständnis. Es gibt inzwischen auch den Blog, den wir jetzt auch auf die Frontseite mehr sichtbar gemacht haben, wo sich bisherige Aktionen und Informationen finden. Aktuell war das gestern der European Day on Housing und eine Woche vorher der Aktionstag gegen Rassismus am 21. März. Zu beiden dieser Tage hat es verschiedene Aktionen gegeben. Also wir sind mit mehrsprachigen Plakaten transnational in den öffentlichen Raum gegangen. Wir haben Online-Kampagne gemacht, wir haben Banner aufgehängt. Gestern gab es eine Musikaktion, wo Musikerinnen aus verschiedensten Ländern, in verschiedensten Städten quasi Musik produziert und aus den Fenstern gespielt haben. Genau, das ist halt sozusagen der inhaltliche Frame. Es ist am Anfang, sind halt einfach mal sehr schnell Forderungen und Themen entstanden sozusagen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, sei das jetzt Housing, sei das jetzt das Thema der Grenzsituation, EU-Außengrenzen, Flüchtlingslager, sei das Thema von Wohnungslosigkeit, sei das Thema, dass verschiedene Gruppen gerade unterschiedlich stark von dieser Prekarisierung betroffen sind, aber auch, dass wir online einfach Banden bilden müssen, digitale Banden bilden müssen. In Bezug auf die Dokumentationsarbeit haben sich gerade halt innerhalb von der Struktur verschiedene Gruppen dazu gebildet. Eine Gruppe, die bereits nächste Woche anfangen wird, ist die zu direkter Polizeirepression und zu autoritären staatlichen Verhalten. Es wird Anfang der Woche, wahrscheinlich jetzt am Dienstag, ein Kontaktformular online gehen, wo uns Leute anonym eine automatisch BGP-verschlüsselte Nachricht zukommen lassen können, wo dann quasi diese Informationen, die uns zugetragen werden, von einer Doku-Gruppe aufgearbeitet werden und dann in regelmäßigen Abständen quasi Reports erscheinen. Und diese Reports sollen auf verschiedene Bereiche ausgedehnt werden. Das heißt, neben dem, dass wir uns auch organisieren und quasi mit Aktionen, die auf die Themen, die ja keine neuen sind, das sind ja dieselben Themen wie vor der Krise auch, nur dass jetzt Personen, die asymmetrisch von der Krise betroffen sind, mehr betroffen sind, dass wir auf diese Themen halt hinweisen und dazu Aktionen machen, versuchen das sichtbar zu machen und auch Verbesserungen herbeizuführen. Und dann halt eben diese Dokumentationsarbeit. Also das sind so die beiden großen Schienen, die sich entwickeln. Nun ist dieses ganze Thema ja im höchsten Maße global oder zumindest auch europäisch. Eure Seite ist auf Deutsch. Was ist denn so die Grenze eures Betätigungsraums? Bezieht sich das jetzt nur auf irgendwie Deutsch, Schweiz, Österreich, Bundesrepublik oder dokumentiert ihr da das Ganze im globalen Sinne oder im europäischen Sinne? Ich glaube, momentan sind wir klar über den Sprung des deutschsprachigen Raums hinaus innerhalb der Organisation. Es sind Leute aus Frankreich, aus Schweden, aus den Niederlanden, es sind Leute aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Griechenland bereits, also jetzt halt nicht in großen Mengen, aber halt Gruppen, Bezugsgruppen, Einzelpersonen, die da bereits mitwirken, andere Organisationen. Es gibt Anfang der Woche einen Call für transnationales Arbeiten. Es gibt eine Vernetzungsarbeitsgruppe, die sich auch gezielt damit auseinandersetzt, weil eben diese Krise, dieser Konflikt, das ist keiner, der nur auf Österreich, Deutschland, die Schweiz oder so jetzt irgendwie bezogen ist. Das ist ja ganz klar. Dementsprechend müssen wir auch im Agieren oder sollten auch im Agieren diese Sprachbarrieren halt durchbrechen. Die Grenzbarrieren sind ja gerade in einer Situation, wo viele Menschen sowieso vom Computersitzen nicht in dieser Form gegeben. Und es ist ja auch absurd zu glauben, dass die Grenzen jetzt quasi dicht sind. Sie sind so wie immer auch löchrig. Es sind halt die großen Grenzübergänge geschlossen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig zu sehen, dass eben dieses Thema eines ist, was alle betrifft, was natürlich Menschen unterschiedlich trifft, aber was eine transnationale Vernetzung notwendig macht. Schön. Ich würde ein bisschen diesen Raum des Organisatorischen verlassen, nochmal zu den Inhalten zurückkehren. Ja, es klang gerade schon an, eben in der Einleitung, vorgeblich geht es den Staaten um die Bekämpfung des Virus und auch große, also ja, zumindest große Teile von Bevölkerung befürworten eben auch so einschneidende Maßnahmen, aber gibt es Tendenzen, die eher danach aussehen, autoritäre Befugnisse langfristig auszubauen? Ich würde fast sogar behaupten, dass dem Staat gar nicht die Gesundheit, sondern die Wirtschaft an erster Stelle steht. Also wenn man sich nämlich anschaut, was für Maßnahmen da gesetzt werden, dann sind es teilweise ja gar nicht die Maßnahmen, um die Gesundheit zu schützen, sondern es ist eine Abwägung zwischen Gesundheit und Staat. Wenn die Gesundheit an erster Stelle stehen würde, dann würden Ressourcen geschaffen werden, die sofort es allen Menschen ermöglichen, einen sicheren Platz gut zu Hause zu bleiben. Dann würden sofort Flüchtlingslager aufgelöst werden und Menschen in eine sichere Unterkunft kommen. Dann würden sofort Baustellen stillstehen. Dann würden sofort alle Menschen sozusagen die nötigsten auch Versorgungsstrukturen bekommen, damit sozusagen wirklich eine Abschwächung einer Kurve, eine Kontrollierung des Ganzen möglich wäre. Aber so sind ja Menschen weiterhin gezwungen, zur Arbeit zu gehen, sind Menschen weiterhin gezwungen, ihren Tätigkeiten nachzugehen, beziehungsweise wird halt vom Staat abgewegt, was lässt sich halt einschränken. Kultur lässt sich einschränken, Baustellen ist halt ein Riesenthema, das schränkt man halt erst später ein, weil wirtschaftlicher Schaden viel größer. Also das ist die Verhandlungsachse, an der halt Dinge passieren. Autoritäre Tendenzen werden natürlich ausgebaut in so einer Situation und Dinge, die halt vorher einfach nicht wirklich oder die zumindest starken Widerstand hervorgerufen haben, also die nicht wirklich unverhandelbar umgesetzt werden konnten oder die halt viel Gegenresonanz erzeugt haben und die dann halt auch teilweise nicht durchführbar waren, werden jetzt halt einfach durchgesetzt. Grenzschließungen, Aussetzungen von Asylverfahren, Dinge wie Überwachungssysteme und dazu fehlt halt einerseits gerade der eigentlich öffentliche Raum und teilweise auch die Öffentlichkeit, um dem entgegen widerständig zu sein. Und es ist natürlich auf jeden Fall zu befürchten, dass wenn einmal Dinge wie Gesichtserkennung in Videoüberwachung oder Vorratsdatenspeicherung oder Verarbeitung von personenbezogenen Telekommunikationsdaten, wenn diese Dinge einmal sozusagen jetzt im Zuge dieser Krise umgesetzt werden, dass das nachher entweder sofort anlassbezogen wieder aktiviert werden kann oder langfristig einfach gewidmet bleibt. Und es ist auch noch komplett unklar, wie diese Dinge wie Einschränkung der Versammlungsrechte und so etwas, wie das dann rückgebaut wird, in welchem Tempo das rückgebaut wird. Ich glaube, dass einfach unter dem Argument, dass dann irgendwie etwas für die Gesundheit getan werden muss, all diese Dinge, selbst wenn sie dann temporär mal wieder deaktiviert werden, sehr, sehr schnell wieder auf der Matte liegen können. Und dass das auf jeden Fall eine Gefahr ist. Also man hätte sich halt vor auch ein paar Monaten nicht vorstellen können, dass sich ernsthaft Bundesheer, Militär und so etwas auf einen Inlandseinsatz vorbereiten. Also dass diese Dinge tatsächlich passieren sollen. Genau, alles, was du ansprichst, klingt ja danach, als wäre das mehr denn je nötig, irgendwie in Form von direkten Aktionen, Protest oder auch Widerstand tätig zu sein. Gleichzeitig leben wir in dieser Abstandshaltengesellschaft, die ja auch rein objektiv medizinisch nicht ganz unsinnig ist. Wie kann das aussehen? Wie kann man jetzt irgendwie aktiv sein, aktiv bleiben und nicht nur zu Hause Brot backen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich einfach nicht zu vergessen, in welcher privilegierten Lage sich viele Menschen, gerade im europäischen Kontext, wenn die jetzt nicht einer direkten Risikogruppe angehören, befinden. Ich denke, es ist ganz wichtig, sich auch dieser gesundheitlichen Situation bewusst zu sein. Also, dass es auch eine Verantwortungssache ist und diese Verantwortung, die brauche ich ja nicht deswegen anzunehmen, weil mir der Staat sagt, Handel verantwortlich, sondern die Handel, die muss ich selber in mir tragen. Das heißt, einfach sich im Freundeskreis, im Netzwerk auszutauschen. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich in einem realen Raum mit Leuten treffe, dann muss man halt vorher drüber reden, in welchen Risikogruppe bin ich, welche Kontakte hatte ich vorher, was sind das für Möglichkeiten, ist es sinnvoll, dass man sich trifft, welche Möglichkeiten von vielleicht trotzdem einer Plakatübergabe gibt es auch ohne sich zu treffen. Ich kann ja trotzdem, auch wenn ich Nachbarschaftsarbeit mache, wenn ich dann für Leute in einer Risikogruppe einkaufen gehe, am Weg zum Einkaufen, dann ein paar Plakate aufhängen, ich kann in den Stiegenhäusern Plakate aufhängen. Man kann weiterhin natürlich, so wie immer, auch dezentral Aktionen machen. Also alle Dinge, die vorher in einer Grauzone waren, sind jetzt nicht mehr oder weniger in einer Grauzone. Sie sind wahrscheinlich jetzt mehr illegalisiert, aber natürlich mit Abwägungen können Dinge passieren. Es gibt auch zum Beispiel so Ansätze, dass halt Leute sagen, ja, okay, wir können nicht mehr demonstrieren, aber niemand darf mich dabei hindern, wenn ich spazieren gehe, mit einem Schild, mit meiner Meinung sozusagen rumzugehen. Und man muss sich natürlich viel mehr dessen bewusst sein, dass der digitale Raum jetzt halt ein Feld ist, in dem es geht, halt auch darum geht, viel mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das heißt, vorher war das vielleicht für Politarbeit so ein bisschen ein Nebenbei. Wir sind halt auch in den sozialen Medien, man hat sich da eher davor ein bisschen gesträubt. Jetzt ist das aber einer der Hauptkommunikationspunkte und ich denke mal, es ist wirklich notwendig, da massiv präsent zu werden und einfach diese Meinungen, diese Dinge, die sonst untergehen, auch in diesen Orten noch stärker als davor zu platzieren und in diesen Räumen auch mit diversesten Aktionen präsent zu werden. Das war ein Interview mit dem Bündnis CoView. Falls ihr euch weiter informieren oder mitmachen wollt, findet ihr sie unter coview.info. Passend zum Thema gibt es weiterhin ein transnationales Kalenderprojekt für Online-Veranstaltungen aller Art und Aufrufe für Aktionen etc. unter quarantines.global. Nochmals Musik vom Geigerzähler, diesmal die Leere auf dem Corona-Balkon. Auch diesen Track findet ihr auf soundcloud.com/Geigerzähler. Unter diesem Mantel Becher froren fast. Die Leere ist auch manchmal eine Last. Unter diesem Mantel bin ich meistens still. Die Leere muss selbst wissen, was sie will. Das weiß sie auch, ich bin gegangen. Wankend habe ich mich aufgefangen. Vorwärts durch die Straßen, ich weiß nicht wohin. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich bin. Was wie ist denn damit, wenn ich mich beschwere? Ich schreibe eine Nachricht an die Leere. Wie wär's, wenn du, was du ja vielleicht willst? Wie wär's, wenn du dich mal mit Leben füllst? Wie im Frühling in den Parks und auf den Wiesen, wo er selbst noch mitten auf der Fiesen Betonwüste, ein Blümchen steht auch daran, siehst du doch, dass es geht. Wenn im Frühling die Verliebten die Blicke nicht voneinander lassen und sich dann glücklich und lächelnd von 2 Meter Entfernung umfassen, sich ein Leben versprechen oder nur einen Moment. Naja, was tun, wenn alles brennt? Das sage ich der Leere voll Hoffnung ins Gesicht. Und die Leere, ach verdammt, die Blumen sind aus Plastik, die verliebten Kitschroman. Die Sonne scheint so lieblich und ich fang zu frieren an. Die Leere lehrt mich, sie ist einfach da. Die Leere tut nichts und macht kein Blabla. Sie hat nichts zu verlieren und zu geben und legt sich wie ein Mantel um mein Leben. Die Leere muss selbst wissen. Nun ist es wieder Zeit für die Anarchie. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Der März stand zweifelsohne unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die große Frage, die sich stellt, ist jedoch, kann die Anarchie gegen solch eine starke Konkurrenz bestehen? Welchen Einfluss hatte die Krankheit auf die Ausbreitung der Anarchie? Dafür haben wir, wie jeden Monat, in unzähligen Zeitungen und Zeitschriften geblättert. Ja, okay, wir haben sie digital in Augenschein genommen. Und für euch die schönsten Blumen zusammengestellt. Wir legen los mit den badischen neuesten Nachrichten, die scheinbar den Philosophen Derrida bemühen müssen, um die Corona-Zeiten zu veranschaulichen. Unter der Zwischenüberschrift Dekonstruktion eines Zuhauses geht es um einen zum Scheitern verurteilten Stundenplan. Das Schulkind hat wenig Lust, ohne sozialen Druck der Klassengemeinschaft Seite um Seite Divisionsaufgaben zu lösen und tut das alle 5 Minuten lautstark kund. Das bewegungsbedürftige Kindergartenkind denkt nicht daran, ruhig in Büchern zu blättern und kreiert stattdessen beim Toben eine Geräuschkulisse, die unheilvoll von der Dekonstruktion unseres Zuhauses kündet. Das Ergebnis ist, so der Artikel, akzeptierte Anarchie. Denn der Stundenplan bleibt trotzdem erstmal hängen, um wenigstens den Schein der Disziplin zu wahren, während Anarchie herrscht. So ist das mit der Spektakelgesellschaft eben. Der Schein geht über das Reale. Das System wird nie anerkennen, wenn es verloren hat. Aber natürlich geht's weltweit hoch her, denn wie die Landshuter Zeitung feststellt, will die Justiz dem Andrang der Anarchie nicht nachgeben und betitelt einen Artikel mit »Wieder die Anarchie. Am Gericht wird weitergearbeitet. Das Innenministerium lamentiert unterdessen, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändern würde. Die Jüdische Allgemeine zitiert die eindringliche Warnung des Knesset-Sprechers Edelstein: Ich werde nicht zulassen, dass Israel zu einer Anarchie verkommt. Und das Wochenblatt aus Paraguay spricht aus, was alle denken: Das Coronavirus führt uns in die Anarchie. Na also, es geht ums Ganze. Mancherorts geht's aber auch um kleine Dinge, wie etwa in Essen. Radio Essen berichtet über Corona und das Verkehrsaufkommen in der Stadt. Bei uns in der Stadt werden auch während der Corona-Krise weiterhin Falschparker und Raser zur Rechenschaft gezogen. Dafür gibt es viel Kritik von den Essenern, das Ordnungsamt hätte aktuell Wichtigeres zu tun. Doch auf Nachfrage von Radio Essen widerspricht Essens Ordnungsdezernent Christian Kromberg: Es soll ja nicht plötzlich der Eindruck entstehen, dass wir jetzt in einer Form der Anarchie in dieser Stadt unterwegs sind und jeder tun und lassen kann, was er will. Wir freuen uns, dass der Ordnungsdezernent, tolle Wortkreation übrigens, das so offen ausspricht. Es geht nicht um das Falschparken an sich, sondern darum, den Anschein von Freiheit zu vermeiden. Um Freiheit bzw. konkreter um Freiheitsberaubung geht es auch in einem Artikel in der Luzerner Zeitung unter dem Titel Italien, Revolten und Verwirrung. Darin heißt es: Neben den 133 Personen, die in Italien am Sonntag am Coronavirus gestorben sind, gab es am gleichen Tag auch 8 Tote bei gewalttätigen Gefangenenrevolten. Doch warum gibt es speziell zu Corona-Zeiten Revolten in den Knästen? Die Gefangenen protestierten gegen die Maßnahmen, die von der Regierung zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch in den Gefängnissen eingeführt worden sind, namentlich gegen die einstweilige Aussetzung jeglicher Besuche durch Angehörige. Und wie reagieren die Menschen außerhalb der Mauern? Während aus den Regionalverwaltungen Vorbehalte kamen, herrschte in der Bevölkerung der neuen Sicherheitszonen am Montag noch Verwirrung und eine gewisse Anarchie. Verwirrung ob der Corona-Bestimmungen, doch Anarchie für die Gefangenen, die hinter Gittern schutzlos der Pandemie ausgesetzt sind. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es bei uns wieder heißt: Wo herrscht Anarchie? Zum Abschluss noch ein Kommentar direkt aus dem Channel zur trockenen Kehle. Im Channel zur trockenen Kehle. Ich hatte vergessen, dass ich noch mit dem Server verbunden war, als ich deine Stimme aus dem Headset flüstern hörte. Dein Nick lautete Eternal Solidarity 1. Ich begann ein Gespräch, während ich dem Schimmel in der Tapete beim Wachsen zusah. Du sprichst von Verantwortung und Vernunft. Ich betone, dass ich ebenfalls davon spreche. Verantwortung nicht wegen, sondern trotz. Du nennst es Pandemie. Besondere Lage. Appell an alle. Vor dem Virus sind wir alle gleich. Menschen. Ich nenne es Schnupfen. Besondere Lage. Nationales Spektakel. Abschaffung aller Rechte und so. Knast zu Hause. Und da sind überhaupt nicht alle gleich. Den Polizisten gehört die Straße. Prekär Beschäftigte, die weiter arbeiten müssen. Menschen ohne Obdach. Arm und jetzt kriminell auf der Straße unterwegs. In meinem inneren Auge fasst du dir an den Kopf. Es sei doch die Stärke, der Kern unserer Bewegung, dass wir menschlich bleiben und nicht irgendwelchen Prinzipien treu. Du hältst inne. 500.000 Tote, nur hier. Verstehst du das? Solidarität mit den Alten und Kranken. Da bringe ich meine Verwunderung zum Ausdruck. Wo war denn diese Parole vor einem Monat? Solidarität mit den Alten und Kranken. Wer regte sich da, als Krankenhausbetten und alles runtergestrichen wurde? Wer stellte die Zweiklassenmedizin ernsthaft in Frage? Den mörderischen Alltag des unterbezahlten, überarbeitenden Pflegepersonals. Die Alten mit offenen Wunden am ganzen Körper, weil sie nicht einmal gewendet werden in ihren Betten. Meine Verantwortung ist jetzt mehr denn je, dieses System zu bekämpfen, statt mich zu Hause im Brotbacken zu üben. Das ist meine Menschlichkeit. Du findest meine Aussage polemisch. Das sei alles sicher zu kritisieren, später. in welch kämpferischen Worthülsen ich mich auch verliere. Die Rechnung sei einfach. Minimierung der Sozialkontakte, gleich Flachhalten der Kurve, gleich weniger Tote. Wie wichtig seien mir die Rechte denn vorher gewesen? Nun, da ich ein paar Wochen nicht in irgendeinen Club gehen könne, schreie ich von Unterdrückung. Ja genau, sage ich. Bleibe ich mal bei der einfachen Rechnung mit den Sozialkontakten und schaue mir dann die Realität an und das, was dieser Staat tut. Ich darf mich nicht zum Vergnügen mit 2 Meter Abstand in den Park setzen. Aber im Zug kontrolliert weiter jemand die Tickets. Das Reich der Lohnsklaverei wird kaum eingeschränkt. Nicht einmal die Bullshit-Jobs. Aber alles außerhalb dessen wird zum Knast. Das ist eine Halbquarantäne, die die Unteren am meisten trifft. Was rede ich denn immer von Knast? Es sei doch nun wahrlich nicht der Weltuntergang, eine Weile zu Hause zu bleiben. Schon gar nicht in Zeiten des Internets. Ich halte das für eine privilegierte Perspektive. Ich erzähle von meinem Heim. Teure 8 Quadratmeter in einem Neuköllner Hinterhof, in dem es niemals hell wird. Ich erzähle von den Schreien über uns, wenn der Nachbar seine Frau schlägt. Ich erzähle von dem Studenten, den niemand kannte und der eines Morgens tot auf dem Pflaster lag. Du redest über Tote. Weißt du eigentlich, was passiert, wenn man die Menschen zu Hause einsperrt? Es seien nun aber bei weitem nicht alle die V in Neukölln. Und für die übrigen sei es doch ganz einfach, mal Abstand zu halten. Und wenn diese Gesellschaft nur etwas vernunftbegabter sei, was sie leider nicht ist, AfD und so, dann müsse man sie auch nicht per Gesetz einsperren. Gerade der Staat sei es, finde ich, der verhindere, dass ich zu Hause bleiben könne. Wie soll ich denn zu Hause bleiben, wenn er seine unmenschliche Politik fortsetzt? Weiterhin werden Häuser geräumt, weiterhin werden Menschen abgeschoben. Der Staat baut im Schatten der Krankheit sein autoritäres, unmenschliches Regime weiter aus. Wenn der Staat seine Schergen nicht zu Hause behält, dann müssen auch wir weiterhin rausgehen. Dir scheint das Gespräch allmählich unangenehm zu werden. Deshalb scheint mir, schlägst du versöhnlichere Töne an. Das Ausmaß an Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfe, das gerade sichtbar werde, berge direkt in sich die Perspektive einer solidarischen Gesellschaft. Zumal rechte Aufhetzversuche in der aktuellen Situation scheitern. Die Perspektive gefällt mir. Aber ich zweifle, wie viel dieser solidarischen Selbstorganisation übrig bleibt, wenn das nationale Krisenspektakel ausläuft und nichts zurückbleibt, als eine weiter zugespitzte Konkurrenzgesellschaft, weil sich an den Verhältnissen, zumindest zum Besseren, nichts gewandelt hat. Ich kichere. Die Rechten. Ja, was bleibt ihnen denn auch, wenn schon die demokratischen Parteien den Polizeistaat ausrufen? Du versuchst noch etwas zu sagen, aber ich verstehe es nicht mehr. Es knackt. Dann verschwindest du. Das war es für diesen Monat. Ziemlich viel Corona und daher schreibt uns gerne eure Anregungen zum Podcast. Wünscht ihr euch mehr anarchistische Bearbeitungen des Corona-Themas oder sollte es wenigstens bei uns auch mal andere Themen geben? Lasst es uns wissen unter aradio-berlin@riser.net oder auf Twitter aradio-berlin. Und nicht vergessen, neuer Blog aradio-berlin.org mit noch mehr Audios fürs Überstehen dieser Zeiten. Gebt auf euch und andere Acht und bleibt nach Möglichkeit gesund. Yeah.